weiß genau, die Zinsknechtschaft raubt allen Völkern ihre Kraft. Des einen Leid, des anderen Freude. Nicht viele stehen auf der goldenen Seite. Geld riecht nicht gut, es stinkt nach Tod, es stinkt nach Wut und bitterer Not. OLED, OLED, OLED, OLED. Die Dateien auf seinem PC tun vielen gut und wenigen wirklich weh, doch die sind mächtig und niemals.